23. Haben Sie die Ländernamen richtig ausgesprochen? Überprüfen Sie und sprechen Sie noch einmal nach. Inglaterra. Japão. Grécia. Nicarágua. Angola. Guiné-Bissau. Quênia. Argentina. Bélgica. Jamaica.